Eingehend habe ich oben die planmäßig gezüchtete Unselbstständigkeit des einzelnen Jesuiten als Hauptschwäche des Ordens gekennzeichnet. Ich habe dort aber auch gezeigt, dass die Schwäche zugleich seine Stärke ist. Und diese Stärke wird wesentlich erhöht durch die Art, wie der Orden seine Wirksamkeit ausübt. Diese Art, verbunden mit der bewundernswerten Ordensorganisation, ist der Kernpunkt seiner Macht und also auch seiner Gefährlichkeit. Zunächst bedient sich der Orden desgleichen überaus wirkungsvollen Mittels, das auch der Ultramontanismus anwendet. Die Religion ist der schöne und weite Mantel, mit dem der Jesuitismus alles bedeckt, in den er alles kleidet, der ihm leichten Einlass verschafft in Köpfe und Herzen der Katholiken. In Vorspiegelung dieser falschen Tatsache hat der Jesuitenorden es zu unerreichter Meisterschaft gebracht. Es gibt nichts so Irdisches, so Weltliches, so Politisches. Es gibt keinen Angriff gegen Staat und Kultur, den das jesuitische System nicht als religiös, als im Lebensinteresse der Religion liegend hinstellt und auch plausibel macht. Mit dieser Lüge setzt er die Riesenstärke religiöser Leidenschaften seiner Anhänger an die Stelle seiner eigenen, in der Schablonenhaftigkeit liegenden Schwäche. Er selbst hat dann weiter nichts zu tun, als die entfachte religiöse Flamme in Brand zu halten. Das vermögen aber auch Minderbegabte und Entindividualisierte, zumal wenn sie dabei unterstützt werden durch eine wohlgegliederte, weit verzweigte Organisation. Als gewichtige Verstärkung kommt hinzu die Heimlichkeit jesuitischen Wirkens. Sie ist über die Maßen raffiniert und beschränkt sich durchaus nicht auf die Heimlichkeit des Beichtstuhles, in welchem auch der Ultramontanismus seinen mächtigsten, im Dunkel gehüllten Hebel besitzt, für politische und antikulturelle Wirkungen. Allerdings hat der Jesuitenorden wie keine andere ultramontane Institution auch die Beichte seinen Zwecken dienstbar gemacht. Er hat es verstanden, die Scharen der Gläubigen gerade an seine Beichtstühle zu fesseln. Aber weit über Kirche und Beichtstuhl hinaus geht sein schleichendes Wirken. Der Jesuit ist gesuchter, unentbehrlicher Seelenführer geworden in den Familien der oberen Klassen, vor allem in der Frauenwelt. In dieser Stellung ist heimliches und heimlichstes Wirken für ihn leicht und sicher. Frage man die katholischen Adelsfamilien Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Österreichs, Englands, Spaniens, Portugals, frage man ungezählte Familien der oberen 10.000, welche von ihnen keinen Jesuiten als ständigen oder gelegentlichen Seelenführer haben. Die Zahl ist verschwindend klein. Obwohl ich von Jugend auf Hausjesuiten gewöhnt war, habe ich später, als ich dem Orden selbst angehörte und in sein Wirken eingeführt wurde, doch noch das Staunen gelernt über die Ausgedehntheit dieser häuslichen Tätigkeit des Ordens. Ihr zuzurechnen ist auch die Erziehungstätigkeit des Ordens. Denn obwohl sie scheinbar sich nicht heimlich vollzieht, indem die zahlreichen jesuitischen Erziehungsanstalten Feldkirch, Kalksburg, Freienberg, Stonyhurst, Ordrupshoy und so weiter breit und massig in hellem Tageslicht dastehen und obwohl die jesuitische Pensionatserziehung Trennung von Haus und Familie voraussetzt, so dringt von ihr aus doch heimlicher und starker Einfluss ins Haus und Familie. Denn die Jesuitenpensionate formen aus den Zöglingen Jesuitenmasse, die dann als Ferment still und geräuschlos in den Familien weiterwirkt. In den Jesuitenpensionaten werden die Leute gemodelt, die herangewachsen jesuitischen Sinn und Geist in der Öffentlichkeit ausbreiten. Auch hier würde eine Rundfrage bei ultramontanen Redakteuren, Abgeordneten, Schriftstellern, Beamten usw. das bemerkenswerte Ergebnis liefern, dass unter ihnen 80 von 100 alte Jesuitenzöglinge sind. Ebenso sind zahlreiche Gutsbesitzer und Majoratsherren im Rheinland, in Westfalen, Schlesien, Bayern, Baden und Württemberg, ferner sehr viele Offiziere in jesuitischen Anstalten, besonders in Feldkirch und Kalksburg, beide Anstalten liegen in Österreich, erzogen worden. Nimmt man dazu noch die vielen tausende zählenden Kongreganisten in allen Ständen und Berufen, diese wahren und echten organisch zusammengeschlossenen Affiliierten des Ordens, so sehen wir ein Riesengeflecht von Kreisen über die Welt gespannt, von deren Mittelpunkten aus der Jesuitenorden geräuschlos, aber mit sicherstem Erfolge tätig ist. Und in dieser Tätigkeit, die eine gefügige, von jesuitischen Anschauungen erfüllte Masse in Bewegung setzt, liegt die Macht des Ordens. Die Macht ist umso größer, weil den Jesuitenorden ein besonderer Nimbus umgibt, indem er selbst sich mit einer Ruhmesatmosphäre umhüllt hat, die ihn in der Schätzung der katholischen Menge weit hinaushebt über alle ähnlichen religiösen Einrichtungen. Denn noch weniger als der Jesuit selbst weiß der außenstehende Katholik etwas von der wirklichen Geschichte des Ordens. Er kennt nur das glänzende, fleckenlose Bild, das aus den unzähligen in Majorem Societatis Jesu Gloriam geschriebenen Büchern und Schriften ihm entgegenstrahlt. Und so verehrt er im Jesuitenorden und im einzelnen Jesuiten die Blüte und den Höhepunkt des Christentums. Der Jesuitenorden wirkt faszinierend, das ist das richtige Wort. Und hierin besitzt er eines der wirkungsvollsten Mittel zur Aufrechterhaltung und Vermehrung seines Einflusses. Nüchterne Betrachtung entkleidet allerdings den Orden des unrechten Aufputzes und des verlogenen Scheines, womit er sich umgeben hat. Unverfälschte Geschichte stellt ihn hin als eine religiös, politisch, sozial und kulturell schädliche Organisation, die rücksichtslos egoistisch bestrebt ist, die Menschen ihren selbstsüchtigen, auf materielle Ausbeutung und geistige Unterdrückung gerichteten Zwecken dienstbar zu machen. Aber dem Eindringen dieser nüchternen, geschichtlichen Betrachtungsweise, gerade in diejenigen Kreise, in denen die Wahrheit über den Jesuitenorden am notwendigsten ist, in die katholischen, stellen sich große Schwierigkeiten entgegen. Und es ist der Jesuitenorden, der die Schwierigkeiten zu fast unübersteiglichen Hindernissen zu steigern versteht. Die dabei angewandte Methode zeigt ihn in der ganzen Größe seiner Skrupellosigkeit, seines Raffinements und deshalb seiner Gefährlichkeit. Der Glaube an die fast makellose Gutheit aller von der Kirche gebilligten Einrichtungen religiöser Orden und so weiter ist unter den Katholiken noch unerschüttert. Diesen Glauben nutzt der Jesuitenorden rücksichtslos aus für sich, indem er systematische Fälschung der Geschichte und darüber hinaus aller Aufklärungswissenschaften überhaupt betreibt. Er ist seines Lesepublikums ja sicher. In diesen Kreisen gilt für unbezweifelbare Wahrheit, was immer der Jesuitenorden mit seinem Stempel versehen in die Welt schickt, ist gut, ist wahr. So kann der Orden ungescheut der Fälschung auch die Verleumdung zugesellen, vielleicht das einzige Jesu-Wort, was die Gesellschaft Jesu voll zur Tat macht, ist das Wort: Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Vor keinem Mittel scheut der Jesuitenorden zurück, um Gegner unschädlich zu machen. Betrug und physische Gewalt, Anschwärzung und Hinterlist sind seine aus dem Hinterhalt tödlich treffenden Waffen. Durch Unschädlichmachung aller Art von Kritikern und Gegnern, wobei keinerlei Gewissensbedenken hemmend entgegenstehen, hat der Jesuitenorden im Laufe der Jahrhunderte ein Schuldkonto angehäuft, wie es in der christlichen Kulturgeschichte seinesgleichen nicht hat. Er tritt Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit brutal mit Füßen, er schreitet über Menschenleben, Menschenglück und Menschenfreiheit seines Weges weiter und erweist sich so als einen der gefährlichsten Feinde der auf Wahrheit und Gerechtigkeit als auf ihre kulturellen Grundlagen angewiesenen Menschheit. Der Jesuitenorden ist diejenige internationale Organisation, die am intensivsten und geschicktesten in hunderterlei von Maskierungen Religion und Staat, Wissenschaft und Kultur recht eigentlich aushöhlt, um sie mit seinem Geiste zu erfüllen. Und dieser Geist ist der Geist der Herrschsucht, der Geist des Luges und Truges, der Geist maßloser Selbstsucht, der Geist der Habgier nach dem Menschenhab und Gut und mehr noch nach ihrer Freiheit und Selbstständigkeit, der Geist der Unreligion und des Antichristentums.